jetzt endlich mal was gefunden, ja. Okay, lass uns mal anfangen. Peng. Schon mal hier, ja. Jetzt muss ballern auf den Rund. Okay, also geht's los. Buff, ja. Darin verwickelt wie eine Seidenraube liegt neben mir ein Liebesbrief, reich an Klauseln adressiert an meinen Lebensstil, den mir die Zeitung klaut, schrei es laut. Ich bin der Immobilier, ein Don im Aufpasser, Auge, Meier, Eier als eine Legebatterie. Doch auch mir wird es gelegentlich zu viel, von der Tusche bis zu Federkiel repräsentativ. Und Bayer will von Sato kaufen im großen Stil. Ich habe andere Probleme, wie zum Beispiel die Immobilienfreaks. Ich klaue Planeten, undefinierbare Hölzer. Ja, lest euch mal die Scheiße durch. Trotz dem Zeitgeschehen gibt es Jobs, dass hier meine Zeit in Anspruch nehmen. Groß wie der weiße Riese von Persil, groß wie der Drogerie, groß wie in meinem Domizil. Doch wollte rappen, plötzlich ist den beim geologischen Maßstab. Ich reiß dir den Arsch auf, als wäre das in der Wolkendecke. Und dir scheint die Sonne aus dem Arsch, als wären darin Goldschätze. Ich probiere es mit Konsequenz, probiere es mit Dolmetschen. Und schreibe meinen Lebenslauf, indem ich durch die Gegend lauf. Schreibe Tracks und nehme auf wie die Schlange im Holunderstrauch. Werfen wir dir was zu glauben, denn sonst gehen dir die Themen aus. Jeder Frau gibt der AfD und nebenbei die Wähler auch. Dann mach doch ein Label draus. Dein scheiß Gelaber, Schlange! Naja, du kannst das, oder was? Du kannst das überhaupt nicht. Das haben wir alle. Naja, was soll's? Ich mach mal weiter. 24-7, 24-6 ist the life of an artist. Und du hast nix als einen Fotoapparat von 2008, den Schreibtisch, dein Büro bei der Stadt. Du wirst bezahlt von einem Sozialapparat. Ich hab ein Kollateral Locus gebombt in jeder Stadt. Wer verdienst deinen Scheiß Weißbrot und Fleisch und Schweinefleischsalat mit dem Streit? Abmahnung schreiben und nicht erreichbar sein wie im Flight Mode. Suchst Streit oder bleibst auf dem Boden, die einzig wahre Begebenheit. Denn der Rest liest sich wie eine Rezession zu Fable 3. Die auf einzigst Wahrheit beruhende Gegebenheit sind die Zimmernummern, die auf die Pläne schreibst. Geh nebenbei von wegen Öffnungszeitblatt, hier daneben ist nix in Mitleidenschaft. Ich arbeite leider nur nachts. Und falls das den Friedhof stört oder die Werkstatt oder die Wiese oder vielleicht das Fußballfeld in Richtung Oberreichenbach. Ich arbeite leider nur nachts und wenn das stören soll, ist mir schleierhaft. Ja, Cookies, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Ich arbeite leider nur nachts, was soll's, Mann? Ihr wollt mich abmahnen? Aufgrund von Annahmen? Aufgrund von anonymen Aussagen oder pantomimer Clowns? Hinter vorgehaltener Hand, hinter vorgehaltenem Strauß, ohne Hintergedanken, auf Applaus wartend, es klatscht gleich, aber kein. Wir sind in Führung! Ich schraub hier gleich die Birne raus, ach ja, weil ein Fenster offen stand, weil Licht brannte, grüßen Mottos und Elefanten. Ihr habt einen Dachschatten, das ist so dünn, ich glaub, ich bin auf Kappstraße. Buddelt euch mal ein, ihr Klappspaten, für die Spitzel da draußen, man fickt nicht mit Psychopathen. Irgendwann kommt alles raus in irgendeinem Datum. Und wenn ich erfahre, wer und warum, halte ich euch wie ein Fisch in einem Aquarium. Darauf kannst du Beavis nehmen, ich kann ja dir mal zeigen, wie es über blinde Überwacher Nacht wird. Überwacht zu werden, paranoid zu werden, ey. Finger am Kopf und Peng. Doch zurück zur Begebenheit, alles was du über mein Leben weißt, gab ich dir zu schlecken wie einem Kind im Eis. Ich hab schon immer gelernt zu lieben, zu hassen. Nutz den Tag, nutz die Nacht, die Sonne und den Schatten, bewege mich im Nebel. Totenstille. Das ist die Meteorit gegen Saurier. Das ist die Piepsmaus gegen einen Minotaurier. Das ist Hydra gegen Herakles, Sparta gegen Xerxes. Du willst den Berg versetzen, weil der Berg sich zur Wehr setzt. Ich zerschmetter deine Sperre. Lagebericht. Du willst mein Erzfeind sein. Hier im Erzgebirge kennen wir uns aus mit Erzfeind sein. Und wenn ich dich so ansehe, bist du etwas so gefährlich wie ein Bärlauchlein. Immo. Immobilie, ich klaue euch eure Planeten, ey. Was wollt ihr machen? Den stemmen sie im Gymio, ey. Seht ihr, wie ich wachse? Konflikte. Grauzone 2016 hier. Das Prickeln auf der Haut. Leute, es wird Sommer, geht nach draußen. Gehen baden. Wir regen uns auf, ey. Über psychisch schwachen Marken. Über diesen Scheiß, ey. Naja, was soll's. Komm schon damit klar. Bam. Bam. Yeah. Yeah. Nächsten Bonus erreicht.